Kapitel 7 – Das expandierende Universum. Blickt man in einer klaren, mondlosen Nacht zum Himmel auf, so sind wahrscheinlich die hellsten Objekte, die man wahrnimmt, die Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Außerdem wird eine große Zahl von Sternen zu sehen sein, die unserer Sonne gleichen, aber sehr viel weiter entfernt sind. Einige dieser Fixsterne scheinen indessen während des Umlaufs der Erde um die Sonne ihre Stellung zueinander geringfügig zu verändern. Sie sind also keineswegs fixiert. Das liegt daran, dass sie uns vergleichsweise nahe sind. Während die Erde die Sonne umkreist, sehen wir sie aus verschiedenen Positionen gegen den Hintergrund fernerer Sterne. Den gleichen Effekt haben sie, wenn sie auf einer Landstraße fahren und sich die relative Position nahestehender Bäume gegenüber den Dingen am Horizont zu verändern scheint. Je näher die Bäume, desto stärker ihre scheinbare Bewegung. Diese Veränderung der relativen Position nennt man Parallaxe. Im Fall der Sterne ist dies ein günstiger Umstand, denn er ermöglicht es uns, unseren Abstand von diesen Sternen direkt zu messen. Wie in Kapitel 1 erwähnt, ist der nächste Stern, Proxima Centauri, ungefähr 4 Lichtjahre oder rund 40 Millionen Millionen Kilometer entfernt. Die meisten anderen Sterne, die mit bloßem Auge zu erkennen sind, befinden sich nicht weiter als ein paar hundert Lichtjahre entfernt. Zum Vergleich, der Abstand zu unserer Sonne beträgt nur 8 Lichtminuten. Die sichtbaren Sterne scheinen über den ganzen Nachthimmel verteilt zu sein, konzentrieren sich aber vor allem in einem Streifen, den wir Milchstraße nennen. Schon 1750 vertraten einige Astronomen die Auffassung, das Erscheinungsbild der Milchstraße sei erklärbar, wenn man von einer scheibenförmigen Anordnung der meisten sichtbaren Sterne ausgehe. Ein Beispiel für das, was wir heute Spiralgalaxie nennen. Nur ein paar Jahrzehnte später stellte der Astronom Sir William Herschel diese Hypothese auf eine solide Basis, indem er in mühseliger Arbeit die Positionen und Entfernungen einer ungeheuren Zahl von Sternen katalogisierte. Dennoch wurde diese Vorstellung erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts endgültig anerkannt. Heute wissen wir, dass die Milchstraße, unsere Galaxie, einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren hat und sich langsam dreht. Die Sterne in ihren Spiralarmen umkreisen das galaktische Zentrum einmal in mehreren hundert Millionen Jahren. Unsere Sonne ist nur ein gewöhnlicher gelber Stern mittlerer Größe, unweit des inneren Randes eines der Spiralarme. Wir haben zweifellos einen weiten Weg zurückgelegt, seit wir mit Aristoteles und Ptolemäus glaubten, die Erde bilde den Mittelpunkt des Universums. Unser heutiges Bild vom Universum nahm erst 1924 Konturen an, als der amerikanische Astronom Edwin Hubble zeigte, dass unsere Galaxis nicht die einzige ist. Tatsächlich entdeckte er noch viele andere, zwischen denen weite Strecken leeren Raums liegen. Um dies zu beweisen, musste er die Distanzen zu den anderen Galaxien bestimmen. Ein naheliegendes Maß für die Entfernung eines Sterns ist seine Helligkeit. Doch die scheinbare Helligkeit eines Sterns hängt nicht nur von seiner Entfernung ab, sondern auch davon, wie viel Licht er ausstrahlt, seiner Leuchtkraft. Ein lichtschwacher Stern wird, wenn er nahe genug ist, den hellsten Stern einer fernen Galaxie überstrahlen. Um also die scheinbare Helligkeit eines Sterns als Maß für seine Entfernung verwenden zu können, müssen wir seine Leuchtkraft kennen. Die Leuchtkraft naher Sterne lässt sich anhand ihrer scheinbaren Helligkeit errechnen, weil wir ihre Entfernung dank der Parallaxe kennen. Hubble bemerkte, dass er diese nahen Sterne nach der Art des Lichts, das sie abgeben, in bestimmte Klassen unterteilen konnte. Sterne gleicher Art hatten immer die gleiche Leuchtkraft. Daraus schloss er, dass Sterne dieser Art, die er in fernen Galaxien entdeckte, die gleiche Leuchtkraft haben wie nahe Sterne. Mithilfe dieser Information können wir die Entfernung der Galaxie berechnen. Heute wissen wir, dass die Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen können, nur einen winzigen Bruchteil aller Sterne bilden. Wir können rund 5000 Sterne sehen. Die Milchstraße selbst ist nur eine von mehr als 100 Milliarden Galaxien, die man mit Hilfe moderner Teleskope sehen kann. Und jede Galaxie enthält im Durchschnitt einige 100 Milliarden Sterne. Wäre ein Stern ein Salzkorn, gingen alle Sterne, die Sie mit bloßem Auge sehen können, auf einen Teelöffel. Doch alle Sterne im den Astronomen bekannten Universum würden eine Kugel von mehr als 13 Kilometer Durchmesser bilden. Sterne sind so weit entfernt, dass sie uns als winzige Lichtpunkte erscheinen. Wir können weder ihre Größe noch ihre Form erkennen. Doch es gibt, wie Hubble bemerkte, sehr viele verschiedene Arten von Sternen und wir können sie an der Farbe ihres Lichts unterscheiden. Newton entdeckte, dass man das Licht der Sonne in seine Farbbestandteile, eine Art Regenbogen, zerlegen kann, wenn man es durch ein Prisma, ein dreieckiges Stück Glas, lenkt. Die relativen Intensitäten der verschiedenen Farben, die von einer gegebenen Lichtquelle ausgesandt werden, bezeichnet man als das Spektrum der Quelle. Wenn man ein Teleskop auf einen einzelnen Stern oder eine Galaxie ausrichtet, kann man in ähnlicher Weise das Lichtspektrum dieses Sterns oder dieser Galaxie feststellen. Unter anderem verrät uns dieses Licht etwas über die Temperatur. 1860 erkannte der deutsche Physiker Gustav Kirchhoff, dass jeder materielle Körper, also auch ein Stern, bei Erwärmung Licht oder andere Strahlung abgibt, so wie Kohle glüht, wenn sie erwärmt wird. Das Licht, das solche glühenden Objekte abstrahlen, wird durch die thermische Bewegung ihrer Atome hervorgerufen. Es heißt Schwarzkörperstrahlung, obwohl die glühenden Objekte keineswegs schwarz sind. Das Spektrum der Schwarzkörperstrahlung ist unverwechselbar. Es hat eine unverkennbare Form, die sich mit der Temperatur des Körpers verändert. Wenn wir genau hinsehen, teilt uns das Sternenlicht noch mehr mit. Wir beobachten, dass einige sehr spezifische Farben in den Spektren von Sternen fehlen und dass diese fehlenden Farben von Stern zu Stern variieren können. Da wir wissen, dass jedes chemische Element ganz bestimmte Farben absorbiert, können wir durch Vergleich dieser Farben mit denen, die im Spektrum eines Sterns fehlen, genau bestimmen, welche Elemente in seiner Atmosphäre vorhanden sind. Als die Astronomen in den 1920er Jahren anfingen, die Spektren von Sternen in anderen Galaxien zu untersuchen, machten sie eine höchst seltsame Entdeckung. Es zeigten sich dieselben typischen fehlenden Farben wie bei den Sternen in unserer Galaxie. Aber sie waren alle um den gleichen relativen Betrag zum roten Ende des Spektrums hin verschoben. Physiker kennen eine solche Verschiebung der Farbe oder Frequenz als Doppler-Effekt. Wir kennen das Phänomen alle vom Schall her. Achten Sie einmal darauf, wenn ein Auto auf der Straße an Ihnen vorbeifährt. Solange es sich nähert, hat sein Motor oder seine Hupe einen höheren Klang. Sobald es vorbei ist und sich entfernt, klingt es tiefer. Der Klang seines Motors oder seiner Hupe ist eine Welle, eine Folge von Bergen und Tälern. Rast ein Auto auf uns zu, ist es uns bei der Emission jedes der aufeinanderfolgenden Wellenberge ein Stück näher gerückt. Daher ist der Abstand zwischen den Wellenbergen, die Wellenlänge des Schalls, kleiner als bei einem ruhenden Auto. Entsprechend gilt, wenn sich das Auto von uns entfernt, ist die Wellenlänge größer und die Frequenz der Wellen, die unser Ohr erreichen, niedriger. Je schneller das Auto fährt, desto größer der Effekt. Daher können wir den Doppler-Effekt zur Geschwindigkeitsmessung verwenden. Zum Doppler-Effekt sehen Sie Abbildung 7 im Booklet. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichts nimmt das menschliche Auge als unterschiedliche Farben wahr. Wobei die größten Wellenlängen als das rote Ende des Spektrums und die kleinsten als das blaue Ende in Erscheinung treten. Stellen Sie sich nun eine Lichtquelle in gleichbleibender Entfernung von uns vor. Etwa einen Stern, der Licht von konstanter Wellenlänge emittiert. Die Wellen besitzen beim Empfang dieselbe Länge wie bei der Emission. Nehmen wir nun an, die Quelle beginnt sich von uns zu entfernen. Wie im Fall des Schalls hat das zur Folge, dass die Wellenlänge gestreckt wird. Daher verschiebt sich das Spektrum zum roten Ende. Nachdem Hubble die Existenz anderer Galaxien nachgewiesen hatte, beschäftigte er sich damit, ihre Entfernungen zu katalogisieren und ihre Spektren zu beobachten. Damals erwartete man allgemein, dass die Bewegungen der Galaxien vom Zufall bestimmt seien und man also auf etwa gleich viele blau- wie rot verschobene Spektren stoßen würde. Deshalb war die Überraschung groß, als man bei den meisten Galaxien eine Rotverschiebung feststellte. Sie bewegen sich fast alle von uns fort. Noch überraschender war eine Entdeckung, die Hubble 1929 veröffentlichte. Sogar das Ausmaß der Rotverschiebung ist nicht zufällig, sondern direkt proportional zur Entfernung der Galaxie von uns. Mit anderen Worten, je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns fort. Folglich kann das Universum nicht statisch, also von unveränderlicher Größe sein, wie man vor Hubble allgemein glaubte. Vielmehr dehnt es sich aus. Die Abstände zwischen den verschiedenen Galaxien nehmen ständig zu. Die Entdeckung, dass das Universum sich ausdehnt, war eine der großen geistigen Revolutionen des 20. Jahrhunderts. Selbst nachdem Einstein 1915 die allgemeine Relativitätstheorie formuliert hatte, glaubte er noch so fest an die statische Beschaffenheit des Alls, dass er einen Mogelfaktor, die sogenannte kosmologische Konstante, in seine Gleichungen einführte, um diese Überzeugung zu retten. Die kosmologische Konstante wirkte als eine neue Antigravitationskraft, die, anders als andere Kräfte, keinen bestimmten Ursprung hatte, sondern in die Textur der Raumzeit eingewoben war. Infolge dieser neuen Kraft hatte die Raumzeit eine naturgegebene Expansionstendenz. Durch Anpassung der kosmologischen Konstante konnte Einstein die Stärke der Tendenz festlegen. Wie er feststellte, vermochte er sie so genau anzupassen, dass sie die gegenseitige Anziehung aller Materie im Universum genau aufwog und sich ein statisches Universum ergab. Später verwarf er die kosmologische Konstante und nannte den Mogelfaktor seine größte Eselei. Enttäuscht wird Einstein wohl darüber gewesen sein, dass er sich von seinem Glauben an ein statisches Universum dazu verleiten ließ, eine offenkundige Vorhersage seiner Theorie zu missachten: die Expansion des Universums. Während Einstein und andere Physiker nach Wegen und Möglichkeiten suchten, das nicht statische Universum der Relativitätstheorie zu vermeiden, machte es sich der russische Physiker und Mathematiker Alexander Friedmann zur Aufgabe, sie zu erklären. Friedmann ging von zwei sehr einfachen Annahmen über das Universum aus: dass es stets gleich aussehe, in welche Richtung auch immer wir blicken, und dass diese Voraussetzung auch dann gelte, wenn wir das Universum von einem beliebigen anderen Punkt aus betrachteten. Allein anhand dieser beiden Vorstellungen bewies Friedmann, indem er die Gleichungen der Relativitätstheorie löste, dass das Universum nicht statisch sein kann. Bereits 1922, ein paar Jahre vor Edwin Hubbles Entdeckung, sagte er exakt voraus, was dieser dann aufgrund von Beobachtungen fand. In Wirklichkeit trifft die Annahme, das Universum sehe in jeder Richtung gleich aus, natürlich nicht in aller Strenge zu. Zum Beispiel bilden die anderen Sterne in unserer Galaxis, wie wir gesehen haben, einen gut unterscheidbaren Lichtstreifen am Nachthimmel, die Milchstraße. Doch wenn wir fernere Galaxien beobachten, zeigen diese sich überall in mehr oder minder gleicher Anzahl. So wirkt das Universum im Großen und Ganzen nach jeder Richtung hin gleich, wenn man es, bezogen auf die Entfernungen zwischen Galaxien, im großen Maßstab betrachtet und die Unterschiede außer Acht lässt, die sich in kleinerem Maßstab zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem Wald, wo die Bäume beliebig wachsen. Blicken Sie in die eine Richtung, sehen Sie den nächsten Baum vielleicht in einer Entfernung von einem Meter. In einer anderen Richtung steht der nächste Baum möglicherweise 3 Meter entfernt. In einer dritten Richtung ist eine Ansammlung von Bäumen zu sehen, 1, 2 und 3 Meter weit weg. Es hat also durchaus nicht den Anschein, als sähe der Wald in jeder Richtung gleich aus. Doch würden Sie alle Bäume im Umkreis von 1 Kilometer berücksichtigen, glichen sich diese Unterschiede aus und Sie würden feststellen, dass der Wald tatsächlich in jeder Richtung, in die Sie blicken, gleich aussieht. Sehen Sie dazu Abbildung 8 im Booklet. Lange Zeit hielt man die gleichförmige Verteilung der Sterne für eine hinreichende Rechtfertigung der Friedmannschen Annahme. und ließ sie als grobe Annäherung an das reale Universum gelten. Doch später offenbarte ein glücklicher Zufall, dass diese Hypothese eine bemerkenswert genaue Beschreibung des Universums liefert. 1965 waren die beiden amerikanischen Physiker Arno Penzias und Robert Wilson in den Bell Telephone Laboratories damit beschäftigt, einen sehr empfindlichen Mikrowellendetektor zu testen. Beunruhigt bemerkten Penzias und Wilson, dass ihr Detektor mehr Rauschen auffing, als er sollte. Das Rauschen war insofern merkwürdig, als es Tag und Nacht und das ganze Jahr hindurch gleich blieb, obwohl die Erde sich doch um ihre Achse dreht und die Sonne umkreist. Da Erdrotation und Erdbahn den Detektor immer wieder anders ausrichteten, musste die Strahlung von jenseits des Sonnensystems und sogar von jenseits unserer Galaxis kommen. Sie schien auch aus jeder Richtung im Raum zu kommen. Wir wissen heute, dass sich dieses Rauschen bei einem Richtungswechsel nie um mehr als einen winzigen Bruchteil verändert. Penzias und Wilson stießen also unabsichtlich auf ein verblüffendes Beispiel für die erste Friedmannsche Annahme, nach der das Universum in jeder Richtung dieselben Eigenschaften hat. Woher kommt dieses kosmische Hintergrundrauschen? Während Penzias und Wilson das Rauschen in ihrem Detektor untersuchten, begannen sich Bob Dickey und Jim Peebles an der Princeton University für Mikrowellen zu interessieren. Ausgangspunkt ihrer Arbeit war eine Hypothese von George Gamow, einem ehemaligen Schüler Alexander Friedmanns, nach der das frühe Universum sehr dicht und sehr heiß, weißglühend gewesen sei. Dickey und Peebles meinten, wir müssten diese Glut der frühen Welt noch sehen können, weil ihr Licht uns aus sehr fernen Regionen des Universums erst jetzt erreiche. Infolge der Expansion des Alls sei dieses Licht aber so stark rot verschoben, dass es als Mikrowellenstrahlung und nicht als sichtbares Licht bei uns eintreffe. Sie schickten sich gerade an, nach dieser Strahlung zu suchen. Als Penzias und Wilson von dem Projekt ihrer beiden Kollegen erfuhren, wurde ihnen klar, dass sie sie bereits entdeckt hatten. Auf den ersten Blick scheinen all die Indizien dafür, dass das Universum aus jeder Blickrichtung, die wir wählen, gleich aussieht, den Gedanken nahezulegen, dass wir einen besonderen Standort im Universum innehaben. Vor allem könnte es so scheinen, als befänden wir uns im Mittelpunkt des Universums, da uns die Beobachtung zeigt, dass sich alle anderen Galaxien von uns fortbewegen. Es gibt jedoch noch eine andere Erklärung. Das Universum könnte auch von jeder anderen Galaxie aus in jeder Richtung gleich aussehen. Dies war, wie erwähnt, Friedmanns zweite Annahme. Wir haben keine wissenschaftlichen Beweise für oder gegen Friedmanns zweite Annahme. Heute glauben wir an Friedmanns Annahme aus einer Art Bescheidenheit. Wir fänden es höchst merkwürdig, wenn das Universum nur von unserem Standpunkt aus in jeder Richtung gleich aussehe und nicht auch von anderen. Nach Friedmanns Modell des Universums bewegen sich alle Galaxien direkt voneinander fort. Die Situation erinnert an einen Ballon, auf den eine Anzahl Flecken gemalt sind und der gleichmäßig aufgeblasen wird. Während der Ballon expandiert, wächst die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten. Doch es gibt keinen Fleck auf der Ballonhaut, den man als den Mittelpunkt der Expansion bezeichnen könnte. Das stetige Anwachsen des Radius hat noch einen weiteren Effekt. Je größer der Abstand der Flecken auf dem Ballon ist, desto rascher entfernen sie sich voneinander. Entsprechend ist auch in Friedmanns Modell die Geschwindigkeit, mit der zwei Galaxien auseinanderdriften, der Entfernung zwischen ihnen proportional. Deshalb sagt das Modell voraus, dass auch die Rotverschiebung einer Galaxie direkt proportional ihrer Entfernung von uns sein muss, was sich genau mit Hubbles Beobachtungen deckt. Friedmann leitete nur ein Modell des Universums ab. Doch wenn seine Annahmen richtig sind, gibt es in Wirklichkeit drei mögliche Arten von Lösungen für Einsteins Gleichungen. Das heißt, drei verschiedene Arten von Friedmann-Modellen. Und drei verschiedene Möglichkeiten für das Verhalten des Universums. In der ersten, von Friedmann entwickelten Lösung, expandiert das Universum so langsam, dass die Massenanziehung zwischen den verschiedenen Galaxien die Expansion bremst und schließlich zum Stillstand bringt. Daraufhin bewegen sich die Galaxien aufeinander zu und das Universum zieht sich zusammen. In der zweiten Lösung dehnt sich das Universum so rasch aus, dass die Gravitationsanziehung dem Vorgang nicht Einhalt zu gebieten vermag, wenn sie ihn auch ein wenig verlangsamt. Schließlich gibt es eine dritte Lösung, der zufolge das Universum gerade so rasch expandiert, dass der Kollaps vermieden wird. Die Geschwindigkeit, mit der die Galaxien auseinanderdriften, wird kleiner und kleiner, ohne allerdings jemals ganz auf Null zu sinken. Bemerkenswert am ersten Friedmannschen Modell ist der Umstand, dass die räumliche Ausdehnung des Universums nicht unendlich ist, der Raum aber andererseits auch keine Grenze hat. Die Gravitation ist so stark, dass der Raum in sich selbst zurückgekrümmt wird, sodass er Ähnlichkeit mit der Erdoberfläche bekommt, die auch endlich ist, aber keine Grenze hat. Genauso ist in diesem Modell der Raum beschaffen. Nur dass er drei Dimensionen hat, nicht zwei wie die Erdoberfläche. Auch im zweiten Friedmann-Modell ist der Raum gekrümmt. Nur das dritte Friedmann-Modell entspricht einem Universum, dessen großräumige Geometrie flach ist, obwohl der Raum in der Nachbarschaft massereicher Objekte auch hier gekrümmt oder verformt ist. Doch welches dieser Modelle beschreibt nun unser Universum? Wird es schließlich in seiner Expansion innehalten und anfangen, sich zusammenzuziehen? Oder wird es sich endlos ausdehnen? Die Antwort hängt von zwei Dingen ab: der gegenwärtigen Expansionsrate des Universums und seiner gegenwärtigen durchschnittlichen Dichte, der Materiemenge in einem gegebenen Raumvolumen. Je schneller die Expansion, desto größer die Gravitationskraft, die erforderlich ist, um der Expansion Einhalt zu gebieten, und desto größer auch die nötige Materiedichte. Wenn die durchschnittliche Dichte einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, gelingt es der Massenanziehung der Materie im Universum, die Expansion zum Stillstand zu bringen und den Kollaps einzuleiten, in Übereinstimmung mit dem ersten Friedmann-Modell. Unterschreitet die durchschnittliche Dichte den kritischen Wert, reicht die Massenanziehung nicht aus, um der Expansion Einhalt zu gebieten. Und das Universum setzt seine Expansionsbewegung endlos fort, in Einklang mit Friedmanns zweitem Modell. Wenn schließlich die durchschnittliche Dichte des Universums genau der kritischen Zahl entspricht, verlangsamt das Universum seine Expansion unablässig und nähert sich einer statischen Größe immer weiter an, ohne sie jedoch je zu erreichen. Das entspricht dem dritten Friedmann-Modell. Welches Modell ist nun das richtige? Das gegenwärtige Expansionstempo können wir bestimmen, indem wir mit Hilfe des Doppler-Effekts die Geschwindigkeiten messen, mit denen sich andere Galaxien von uns fortbewegen. Das ließe sich mit großer Genauigkeit machen. Doch leider sind die Entfernungen zu den anderen Galaxien nicht exakt bekannt, weil wir sie nur indirekt ermitteln können. Doch unsere Unsicherheit über die gegenwärtige durchschnittliche Dichte des Universums ist sogar noch größer. Wenn wir die Masse aller Sterne summieren, die wir in unserer und anderen Galaxien sehen können, so kommen wir insgesamt auf weniger als ein Hundertstel des Betrages, der erforderlich wäre, um die Expansion des Universums aufzuhalten. Unsere und andere Galaxien müssen zusätzlich große Mengen dunkler Materie enthalten, die wir nicht direkt sehen können, die aber vorhanden sein müssen, weil sie mit ihrer Gravitation die Bahnen der Sterne in den Galaxien beeinflussen. Die besten Indizien liefern wohl die Sterne in den Außenbezirken von Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße. Diese Sterne umrunden ihre Galaxien viel zu schnell, um durch die Massenanziehung der beobachteten galaktischen Sterne in ihren Bahnen gehalten werden zu können. Ferner kommen die meisten Galaxien in Haufen vor, und wir können in ähnlicher Weise auf noch mehr dunkle Materie zwischen den Galaxien in diesen Haufen schließen, da sich auch eine entsprechende Wirkung auf die Bewegung der Galaxien beobachten lässt. Tatsächlich übertrifft die Menge der dunklen Materie die Menge gewöhnlicher Materie im Universum erheblich. Wenn wir die dunkle Materie zusammenrechnen, so kommen wir nur auf ungefähr ein Zehntel der Menge, die erforderlich wäre, um die Ausdehnung zum Stillstand zu bringen. Daher hätten die meisten Physiker noch vor kurzer Zeit die Meinung vertreten, dass man vom zweiten Friedmann-Modell auszugehen habe. Dann gab es einige neue Beobachtungen. In den letzten Jahren haben mehrere Forschungsgruppen winzige Fluktuationen in der von Penzias und Wilson entdeckten Mikrowellenhintergrundstrahlung untersucht. Sie scheint darauf schließen zu lassen, dass das Universum doch flach ist, wie im dritten Friedmann-Modell. Da es nicht genügend Materie und dunkle Materie zu geben scheint, um das zu erklären, haben die Forscher die Existenz eines anderen, noch unentdeckten Stoffes vorgeschlagen, der dunklen Energie. Um die Dinge zusätzlich zu komplizieren, legen weitere Beobachtungen aus jüngerer Zeit den Schluss nahe, dass sich das Expansionstempo des Universums nicht verlangsamt, sondern beschleunigt. Das ist in keinem der Friedmann-Modelle der Fall. Und zudem ist es sehr merkwürdig, da die Wirkung von Materie im All nur in einer Verlangsamung der Expansion bestehen kann. Schließlich ist die Gravitation eine Anziehungskraft. Was für eine Kraft könnte dafür verantwortlich sein, den Kosmos noch rascher auseinanderzutreiben? Das weiß noch niemand ganz genau, aber es könnte ein Indiz dafür sein, dass Einstein mit seiner Annahme der kosmologischen Konstanten und ihrer Antigravitationseffekte doch recht hatte. Dank der raschen Entwicklung neuer Technologien und großer neuer satellitengestützter Teleskope erfahren wir in rascher Folge neue und überraschende Dinge über das Universum. Daher haben wir heute eine recht klare Vorstellung von seinem Verhalten in der weiteren Zukunft. Das Universum wird seine Expansion in immer rascherem Tempo fortsetzen. Die Zeit wird endlos fortdauern, zumindest für diejenigen, die aufpassen, dass sie nicht in ein schwarzes Loch fallen. Doch wie verhält es sich mit den Anfängen? Wie hat das Universum begonnen? Und was löste seine Expansion aus? Kapitel 8: Urknall, schwarze Löcher und die Entwicklung des Universums. In Friedmanns erstem Modell des Universums ist die vierte Dimension, die Zeit, wie der Raum von endlicher Ausdehnung. Sie gleicht einer Linie mit zwei Enden oder Grenzen. Daher hat die Zeit ein Ende und auch einen Anfang. Tatsächlich haben alle Lösungen der Einstein-Gleichungen, in denen das Universum die tatsächlich beobachtete Materiemenge besitzt, eine wichtige Gemeinsamkeit. Der Abstand zwischen benachbarten Galaxien muss irgendwann in der Vergangenheit, vor etwa 13,7 Milliarden Jahren, null gewesen sein. Mit anderen Worten, das gesamte uns bekannte Universum war in einem einzigen Raumpunkt mit dem Volumen Null zusammengedrängt, wie etwa in einer Kugel mit dem Radius Null. Damals müssen die Dichte des Universums und die Krümmung der Raumzeit unendlich gewesen sein. Das ist der Zeitpunkt, den wir Urknall nennen. Alle unsere kosmologischen Theorien beruhen auf der Annahme, dass die Raumzeit glatt und nahezu flach ist. Daher brechen alle unsere Theorien am Urknall zusammen. Das heißt, sie verlieren ihre Gültigkeit. Soweit es uns betrifft, sind alle Ereignisse vor dem Urknall folgenlos und haben daher auch nichts in einem wissenschaftlichen Modell des Universums zu suchen. Wir müssen sie also aus dem Modell ausklammern und sagen, dass der Urknall der Anfang der Zeit war. Daraus folgt, dass Fragen wie etwa die, wer für die Bedingungen des Urknalls verantwortlich sei, nicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein können. Eine andere Unendlichkeit, die sich bei einem Universum von der Größe Null ergibt, betrifft die Temperatur. Man geht davon aus, dass das Universum zur Zeit des Urknalls unendlich heiß gewesen ist. Mit der Expansion des Universums nahm die Temperatur der Strahlung ab. Da die Temperatur für Materieteilchen einfach ein Maß der durchschnittlichen Energie oder Geschwindigkeit der Teilchen ist, wirkte sich dieser Abkühlungsprozess des Universums nachhaltig auf die in ihm enthaltene Materie aus. Bei sehr hohen Temperaturen bewegten sich die Teilchen so schnell umher, dass sie jeglicher Anziehung entgehen konnten, die durch Kern- oder elektromagnetische Kraft ausgeübt wurde. Doch bei weiterer Abkühlung dürften sich die Teilchen infolge dieser Anziehungskräfte zu Klumpen zusammengeballt haben. Also selbst die Teilchenarten, die es im Universum gibt, hängen von der Temperatur und damit vom Alter des Universums ab. Aristoteles glaubte nicht, dass die Materie aus Teilchen bestehe. Er hielt die Materie für kontinuierlich. Das heißt, er glaubte, man könnte ein Stück Materie unbegrenzt in immer kleinere und kleinere Teile zerlegen. Nie würde man auf ein Materiekorn stoßen, das sich nicht weiter zerteilen ließe. Einige Griechen jedoch, unter ihnen Demokrit, waren davon überzeugt, dass der Materie eine körnige Struktur eigen sei, und meinten, alles bestehe aus vielen verschiedenen Arten von Atomen. Das Wort Atomos bedeutet im Griechischen unteilbar. Wie wir wissen, trifft das zu. Doch die Atome unseres Universums gibt es nicht seit ewigen Zeiten. Sie sind nicht unteilbar und sie repräsentieren nur einen kleinen Bruchteil der im Universum vorhandenen Teilchenarten. Atome bestehen aus kleineren Teilchen. Elektronen, Protonen und Neutronen. Die Protonen und Neutronen selbst sind aus noch kleineren Teilchen, den Quarks, zusammengesetzt. Außerdem gibt es zu jedem dieser subatomaren Teilchen noch ein Antiteilchen. Antiteilchen besitzen die gleiche Masse wie ihre Geschwisterteilchen, sind aber deren genaues Gegenteil in Ladung und anderen Eigenschaften. Beispielsweise hat das Antiteilchen des Elektrons, das Positron, eine positive Ladung, also die entgegengesetzte Ladung des Elektrons. Es könnte ganze Anti-Welten und Anti-Menschen aus Antiteilchen geben. Doch sollten Sie Ihrem Anti-Ich begegnen, geben Sie ihm nicht die Hand. Sie würden beide in einem großen Lichtblitz verschwinden. Die Lichtenergie liegt in Form einer anderen Teilchenart vor, den masselosen Photonen. Der in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Kernbrennofen der Sonne ist für die Erde die wichtigste Photonenquelle. Die Sonne ist auch eine gewaltige Quelle für eine andere Teilchenart, die Neutrinos und Antineutrinos. Alles in allem haben die Forscher Dutzende solcher Elementarteilchen entdeckt. Während das Universum seine komplizierte Entwicklung durchlief, hat sich im Laufe der Zeit auch das vielfältige Bild des Teilchenzoos entfaltet. Diese Entwicklung schuf die Voraussetzungen für die Existenz von Planeten wie der Erde und von Lebewesen wie uns. Eine Sekunde nach dem Urknall war das Universum so weit expandiert, dass seine Temperatur auf ungefähr 10 Milliarden Grad gefallen war. Das ist etwa das Tausendfache der Temperatur, die im Mittelpunkt der Sonne herrscht. Doch solche Temperaturen werden durchaus bei Wasserstoffbombenexplosionen erreicht. Das Universum enthielt zu diesem Zeitpunkt größtenteils Photonen, Elektronen und Neutrinos, deren Antiteilchen sowie einige Protonen und Neutronen. Diese Teilchen stießen mit so hoher Energie zusammen, dass sie viele verschiedene Teilchen-Antiteilchenpaare erzeugten. Beispielsweise konnten kollidierende Photonen ein Elektron und sein Antiteilchen, das Positron, produzieren. Einige der gerade erzeugten Teilchen stießen mit einem Antiteilchengeschwister zusammen und vernichteten sich auf diese Weise. Jedes Mal, wenn sich ein Elektron und ein Positron treffen, vernichten sie sich. Doch der umgekehrte Prozess ist nicht so einfach. Zwei masselose Teilchen, etwa zwei Photonen, können ein Teilchen-Antiteilchen-Paar wie ein Elektron und ein Positron nur erzeugen, wenn sie bei ihrer Kollision eine bestimmte Minimalenergie besitzen. Ein Elektron und ein Positron besitzen nämlich Masse. Und diese neue Masse muss aus der Energie der kollidierenden Teilchen entstehen. Während das Universum seine Expansion fortsetzte und die Temperatur weiter fiel, kamen Kollisionen, die genügend Energie besaßen, um Elektronen-Positronen-Paare zu bilden, seltener vor als Kollisionen, in denen sich diese Paare gegenseitig vernichteten. Schließlich vernichteten sich die meisten Elektronen und Antielektronen gegenseitig und erzeugten dabei Photonen, wobei nur wenige Elektronen übrig blieben. Etwa 100 Sekunden nach dem Urknall war die Temperatur auf etwa 1 Milliarde Grad gefallen. Die Temperatur im Innern der heißesten Sterne. Bei dieser Temperatur spielte die sogenannte starke Kraft eine wichtige Rolle. Die starke Kraft, die wir in Kapitel 11 ausführlicher erörtern werden, ist eine Anziehungskraft von kurzer Reichweite, die Protonen und Neutronen zu Atomkernen verbinden kann. Bei hohen Temperaturen hatten Protonen und Neutronen genügend Bewegungsenergie, um Kollisionen frei und unabhängig zu überstehen. Doch bei 1 Milliarde Grad reichte ihre Energie nicht mehr aus, um der Anziehung der starken Kernkraft zu entgehen. Sie verbanden sich zu Atomkernen des Deuteriums, des schweren Wasserstoffs, die ein Proton und ein Neutron enthalten. Die Deuteriumkerne verbanden sich ihrerseits mit weiteren Protonen und Neutronen zu Heliumkernen, die zwei Protonen und zwei Neutronen enthalten, in einigen seltenen Fällen auch zu den Kernen schwererer Elemente wie Lithium und Beryllium. Es lässt sich errechnen, dass im Modell des heißen Urknalls ungefähr ein Viertel der Protonen und Neutronen zu Kernen von Helium sowie einer geringen Menge schwerem Wasserstoff und anderen Elementen umgewandelt worden wären. Die restlichen Neutronen wären in Protonen, die Kerne gewöhnlicher Wasserstoffatome, zerfallen. Dieses Bild eines heißen Frühstadiums des Universums wurde erstmals 1948 in einem berühmten Artikel vorgeschlagen, den der Physiker George Gamow gemeinsam mit seinem Studenten Ralph Alpher schrieb. Dieser Artikel enthielt die bemerkenswerte Vorhersage, dass aus den sehr heißen Frühstadien des Universums noch heute Strahlung in Form von Photonen vorhanden sein müsse. Allerdings abgekühlt auf eine Temperatur von nur wenigen Graden über dem absoluten Nullpunkt. Der absolute Nullpunkt, minus 273 Grad Celsius, ist die Temperatur, bei der Stoffe keine Wärmeenergie mehr besitzen und damit die niedrigstmögliche Temperatur. Genau diese Strahlung wurde von Penzias und Wilson 1965 entdeckt. Zu der Zeit, da Alpher und Gamow ihren Artikel schrieben, war über die Kernreaktionen von Protonen und Neutronen wenig bekannt. Die Vorhersagen über die relative Häufigkeit verschiedener Elemente im frühen Universum waren deshalb ziemlich ungenau. Nachdem man diese Berechnungen jedoch auf der Grundlage neuerer Erkenntnisse wiederholt hat, decken sie sich weitgehend mit unseren Beobachtungen. Doch es gibt Schwierigkeiten mit diesem Bild. In dem beschriebenen Modell des heißen Urknalls blieb der Wärme im frühen Universum nicht genügend Zeit, um von einer Region in die andere zu gelangen. Das heißt, um zu erklären, warum der Mikrowellenhintergrund in allen Richtungen, in die wir blicken, die gleiche Temperatur aufweist, müsste auch der Anfangszustand des Universums überall exakt die gleichen Temperaturen gehabt haben. Die anfängliche Ausdehnungsgeschwindigkeit hätte zudem sehr genau festgelegt werden müssen, um zu erreichen, dass die gegenwärtige Expansionsgeschwindigkeit noch immer so nahe der kritischen Geschwindigkeit liegt, die erforderlich ist, um einen Rückfall in den Kollaps zu vermeiden. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, wäre sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, wäre sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. In dem Bemühen, ein Modell des Universums zu entwickeln, in dem sich viele verschiedene Anfangszustände zu einem Gebilde wie dem gegenwärtigen Universum hätten entwickeln können, hat Alan Guth vom Massachusetts Institute of Technology die Vermutung geäußert, das frühe Universum könnte eine Zeit sehr rascher Ausdehnung durchlaufen haben. Eine solche Ausdehnung wird inflationär genannt, was heißen soll, dass sich das Universum während eines bestimmten Zeitraums mit zunehmender Geschwindigkeit ausgedehnt hat. Laut Guth wuchs der Radius des Universums in einem winzigen Sekundenbruchteil um das Millionen, Millionen, Millionen, Millionen, Millionenfache an. Alle Unregelmäßigkeiten im Universum wurden durch die Expansionsbewegung geglättet, wie die Falten in einem Luftballon glattgezogen werden, wenn man ihn aufbläst. Auf diese Weise erklärt die Inflationstheorie, wie sich der glatte und einheitliche Zustand des gegenwärtigen Universums aus einer Vielzahl möglicher ungleichförmiger Anfangszustände entwickelt haben könnte. Daher gehen wir mit einiger Zuversicht davon aus, dass wir das richtige Bild haben. Zumindest ab einem Zeitpunkt, der eine Milliardstel, Billionstel, Billionstel Sekunde nach dem Urknall liegt. Nach diesem Aufruhr dürfte schon wenige Stunden nach dem Urknall die Entstehung von Helium und anderen Elementen wie Lithium beendet gewesen sein. Und danach setzte das Universum nach unserer Vorstellung 1 Million Jahre lang seine Ausdehnungsbewegung einfach fort, ohne dass irgendetwas Nennenswertes geschah. Nachdem die Temperatur schließlich auf ein paar tausend Grad gefallen war und die Elektronen und Kerne nicht mehr genügend Energie hatten, um ihre gegenseitige elektromagnetische Anziehung zu überwinden, begannen sie, sich zu Atomen zu verbinden. In seiner Gesamtheit setzte das Universum seine Ausdehnung und Abkühlung fort. Doch in Regionen, deren Dichte etwas über dem Durchschnitt lag, wurde die Expansion durch zusätzliche Gravitationskräfte verlangsamt. Diese Anziehungskraft brachte schließlich die Expansion in einigen Regionen zum Stillstand und leitete einen Rekollaps ein. Die Gravitationskräfte der Materie außerhalb der zusammenstürzenden Regionen könnten diese Regionen in eine leichte Rotationsbewegung versetzt haben. Je kleiner eine kollabierende Region wurde, desto schneller rotierte sie, wie Eisläufer sich schneller drehen, wenn sie die Arme an den Körper ziehen. Schließlich wurden die Regionen so klein, dass ihre Rotationsgeschwindigkeit die Gravitationskraft aufwog. Dies war die Geburt scheibenartig rotierender Galaxien. Andere Regionen, die nicht in Rotation versetzt wurden, entwickelten sich zu ovalen Objekten, den elliptischen Galaxien. Hier kam der Kollaps der Region zum Stillstand, weil einzelne Teile der Galaxie in stabilen Bahnen um das Zentrum kreisten, während die Galaxie selbst nicht rotierte. Im weiteren Verlauf, so vermutet man, teilte sich das Wasserstoff- und Heliumgas der Galaxien zu kleineren Wolken auf, die unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft zusammenstürzten. Bei ihrer Kontraktion und dem Zusammenstoß der Atome in ihrem Innern stieg die Temperatur des Gases, bis es schließlich so heiß wurde, dass es zu Kernfusionsreaktionen kam. Dadurch wurde weiterer Wasserstoff in Helium umgewandelt. Die Wärme, die bei dieser Reaktion frei wird, bringt den Stern zum Leuchten. Die freigesetzte Wärme steigert den Druck des Gases so lange, bis er der Gravitationsanziehung standhält und das Gas sich nicht weiter zusammenzieht. Auf diese Weise verdichten sich die Wolken zu Sternen wie unserer Sonne, die Wasserstoff zu Helium verbrennen und die resultierende Energie in Form von Wärme und Licht abstrahlen. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Luftballon, bei dem sich der Luftdruck im Innern, der bestrebt ist, den Ballon auszudehnen, und die Spannung des Gummis, die bestrebt ist, den Ballon zusammenzuziehen, im Gleichgewicht befinden. Nachdem sich die heißen Gaswolken zu Sternen verdichtet haben, bleiben sie in diesem Zustand der Balance zwischen der Schwerkraft und der bei den Kernreaktionen frei werdenden Hitze lange Zeit stabil. Schließlich gehen dem Stern jedoch der Wasserstoff und andere Kernbrennstoffe aus. Paradoxerweise verbraucht ein Stern umso rascher seinen Brennstoff, je mehr ihm davon anfangs zur Verfügung stand. Denn je mehr Masse ein Stern hat, desto heißer muss er sein, um seine Gravitationskraft auszugleichen. Und je heißer er ist, desto rascher ist sein Brennstoffvorrat erschöpft. Unsere Sonne hat vermutlich noch Brennstoff für etwa 5 Milliarden Jahre. Doch massereichere Sterne können ihren Brennstoff schon nach 100 Millionen Jahren verbraucht haben. Einem Zeitraum, der viel kürzer ist als die Existenz des Universums. Wenn einem Stern der Brennstoff ausgeht, fängt er an abzukühlen und sich somit zusammenzuziehen. Diese Kontraktion presst die Atome zusammen und bewirkt, dass der Stern wieder heißer wird. Wenn der Stern sich weiter aufheizt, beginnt er, Helium in schwerere Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff zu verwandeln. Das setzt jedoch nicht viel Energie frei, daher kommt es zu einer Krise. Was dann geschieht, ist nicht in allen Einzelheiten verstanden. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber kollabiert der Stern weiter zu einem extrem dichten Zustand, etwa einem schwarzen Loch. Die Bezeichnung schwarzes Loch ist sehr jungen Datums. Der amerikanische Wissenschaftler John Wheeler prägte sie 1969, um einen anschaulichen Begriff von einer Idee zu liefern, die mindestens 200 Jahre zurückreicht. Bis in eine Zeit, als es zwei Theorien von der Natur des Lichts gab. Eine, von Newton vertreten, dass es aus Teilchen, und eine andere, dass es aus Wellen bestehe. Wie wir heute wissen, sind beide Theorien richtig. Ging man vom Wellencharakter des Lichts aus, blieb unklar, wie es auf die Schwerkraft reagiert. Doch stellte man sich vor, das Licht bestehe aus Teilchen, dann konnte man erwarten, dass es von der Schwerkraft in der gleichen Weise beeinflusst wird wie Kanonenkugeln, Raketen und Planeten. Wenn wir eine Kanonenkugel in die Luft schießen, wird sie irgendwann zur Erde zurückfallen. Es sei denn, ihre Anfangsgeschwindigkeit überschreitet einen bestimmten Wert. Diese Geschwindigkeit heißt Fluchtgeschwindigkeit. Die Fluchtgeschwindigkeit eines Sterns hängt von seiner Massenanziehung ab. Zunächst glaubte man, die Lichtteilchen würden sich unendlich schnell fortbewegen. Deshalb könne die Schwerkraft sie nicht abbremsen. Doch aus der Entdeckung der endlichen Geschwindigkeit des Lichts durch Römer folgte, dass die Schwerkraft eine ganz erhebliche Wirkung haben könnte. Besitzt der Stern genügend Masse, ist die Lichtgeschwindigkeit geringer als seine Fluchtgeschwindigkeit. Von dieser Überlegung ausgehend kam der Cambridge-Gelehrte John Mitchell 1783 zu dem Ergebnis, ein Stern von hinreichender Masse und Dichte müsse ein so starkes Gravitationsfeld haben, dass ihm das Licht nicht entkommen könne. Solche Objekte bezeichnen wir heute als schwarze Löcher. Im Grunde genommen ist es nicht zulässig, das Licht wie Kanonenkugeln in Newtons Gravitationstheorie zu behandeln, weil die Lichtgeschwindigkeit einen festen Wert hat. Wird eine Kanonenkugel von der Erde aus nach oben abgefeuert, so verlangsamt sie sich infolge der Schwerkraft, hält schließlich inne und fällt zurück. Ein Photon dagegen muss seinen Weg nach oben mit gleichbleibender Geschwindigkeit fortsetzen. Eine schlüssige Theorie über die Wirkung der Gravitation auf das Licht liegt erst seit 1915 mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vor. Die Frage, was der allgemeinen Relativitätstheorie zufolge mit einem massereichen Stern geschehen würde, beantwortete 1939 der junge Amerikaner Robert Oppenheimer. Heute stellt sich uns die Antwort wie folgt dar. Das Gravitationsfeld des Sterns lenkt die Lichtstrahlen in der Raumzeit von den Wegen ab, auf denen sie sich fortbewegen würden, wenn es den Stern nicht gäbe. Die Lichtkegel, die anzeigen, welchen Wegen Lichtblitze folgen, die von ihren Spitzen ausgesendet werden, sind in der Nähe der Oberfläche von Sternen leicht nach innen gekrümmt. Dies offenbart sich an der Krümmung des Lichts ferner Sterne, die während einer Sonnenfinsternis zu beobachten ist. Wenn sich der Stern zusammenzieht, wird das Gravitationsfeld an seiner Oberfläche stärker. Wir können uns vorstellen, dass das Gravitationsfeld von einem Punkt im Zentrum des Sterns ausgeht. Wenn der Stern schrumpft, rücken die Punkte an seiner Oberfläche näher an das Zentrum heran. Daher sind sie einem stärkeren Feld unterworfen. Unter dem Einfluss des stärkeren Feldes krümmen sich die Lichtkegel weiter nach innen. Wenn der schrumpfende Stern schließlich einen bestimmten kritischen Radius erreicht, wird das Gravitationsfeld an der Oberfläche so stark und die Krümmung der Lichtkegel nach innen so ausgeprägt, dass das Licht nicht mehr entweichen kann. Nun kann sich nach der Relativitätstheorie nichts schneller fortbewegen als das Licht. Wenn somit Licht nicht mehr entkommen kann, gilt dies auch für alles andere. Alles wird durch das Gravitationsfeld zurückgezogen. Der kollabierte Stern hat eine Region in der Raumzeit gebildet, aus der kein Entkommen zu einem fernen Beobachter möglich ist. Diese Region ist das Schwarze Loch. Ihre äußere Grenze wird als Ereignishorizont bezeichnet. Heute wissen wir dank der Teleskope, die Röntgen- und Gammastrahlen anstelle von sichtbarem Licht erfassen, dass schwarze Löcher häufige Erscheinungen im All sind, weit häufiger als ursprünglich angenommen. Ein Satellit entdeckte indirekte Anzeichen für 1500 schwarze Löcher in einem winzigen Ausschnitt des Himmels. Auch im Zentrum unserer Galaxis haben wir ein schwarzes Loch gefunden, dessen Masse die der Sonne um mehr als das Millionenfache übertrifft. Dieses supermassive schwarze Loch wird von einem Stern mit 2% der Lichtgeschwindigkeit umkreist. Das ist mehr als die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Elektrons, das den Kern eines Atoms umrundet. Um zu verstehen, was man sähe, wenn man beobachtete, wie ein Stern zu einem schwarzen Loch zusammenstürzt, muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass es nach der Relativitätstheorie keine absolute Zeit gibt. Jeder Beobachter hat sein eigenes Zeitmaß. Nehmen wir an, ein Astronaut befindet sich auf der Oberfläche eines kollabierenden Sterns und bleibt auch während des Kollapses dort. Zu einem bestimmten Zeitpunkt auf seiner Uhr, sagen wir um 11 Uhr, unterschreitet der Stern den kritischen Radius. Das Gravitationsfeld wird so stark, dass ihm nichts mehr entrinnen kann. Stellen wir uns weiter vor, er soll nach seiner Uhr jede Sekunde ein Signal an ein Raumschiff senden, das in einer bestimmten Entfernung vom Mittelpunkt des Sterns kreist. Er beginnt mit seiner Übertragung um 10.59 Minuten und 58 Sekunden, das heißt 2 Sekunden vor 11 Uhr. Was zeichnen seine Gefährten im Raumschiff auf? Der Astronaut auf dem Stern befindet sich in einem stärkeren Gravitationsfeld als sein Gefährte im Orbit. Folglich entspricht eine Sekunde auf seiner Uhr mehr als einer Sekunde auf ihren Uhren. Während er am Zusammensturz des Sterns teilnimmt, wird das Kraftfeld, dem er unterworfen ist, immer stärker. Folglich erscheint das Intervall zwischen seinen Signalen, den Besatzungsmitgliedern des Raumschiffs, immer länger. Diese Zeitdehnung ist um 10.59 Minuten 59 Sekunden noch sehr klein. Daher müssen die Astronauten im Orbit nur etwas mehr als eine Sekunde warten, um nach dem 10.59 Minuten 58 Sekunden Signal ihres Kollegen das Signal zu empfangen, das er sandte, als seine Uhr 10.59 Minuten 59 Sekunden anzeigte. Doch buchstäblich ewig werden sie auf das 11 Uhr Signal warten. Alles, was nach der Uhr des Astronauten zwischen 10 Uhr 59 Minuten und 59 Sekunden und 11 Uhr geschehe, breitete sich, vom Raumschiff aus gesehen, über einen unendlichen Zeitraum aus. Je näher 11 Uhr rückte, desto länger würde das Zeitintervall zwischen dem Eintreffen aufeinanderfolgender Wellenberge und Täler des von dem Stern ausgesandten Lichts, genauso wie der Zeitraum zwischen den Signalen des Astronauten. Da die Frequenz des Lichts ein Maß für die Zahl der Wellenberge und Täler pro Sekunde ist, würde die Besatzung des Raumschiffs die Frequenz des vom Stern eintreffenden Lichts als immer niedriger und niedriger erleben. Daher scheint das vom Stern kommende Licht immer röter und röter und schwächer und schwächer. Schließlich ist der Stern so dunkel, dass man ihn vom Raumschiff aus nicht mehr sehen könnte. Es bleibt nur ein schwarzes Loch im Weltraum. Trotzdem übt der Stern nach wie vor die gleiche Gravitationskraft auf das Raumschiff aus, solange es um das schwarze Loch kreist. Manchmal werden beim Kollaps eines sehr massereichen Sterns seine äußeren Regionen in einer ungeheuren Explosion, einer sogenannten Supernova, fortgeschleudert. Eine Supernova-Explosion ist so gewaltig, dass sie mehr Licht abstrahlen kann als alle anderen Sterne in ihrer Galaxie zusammen. Ein Beispiel ist die Supernova im Crab-Nebel. Die Chinesen zeichneten sie im Jahr 1054 auf. Obwohl sich der Stern, der explodierte, in einer Entfernung von 5000 Lichtjahren befand, war er monatelang mit bloßem Auge zu sehen und strahlte so hell, dass er tagsüber erkennbar war und nachts so viel Licht lieferte, dass man lesen konnte. Eine Supernova könnte auch so nahe stattfinden, dass sie die Erde zwar unversehrt ließe, aber trotzdem genügend Strahlung emittierte, um alles Leben auf unserem Globus zu vernichten. Tatsächlich hat man vor kurzem die Hypothese geäußert, ein Massensterben von Meereslebewesen, das vor 2 Millionen Jahren stattfand, sei durch die kosmischen Strahlen einer Supernova in einem nahen Sternenhaufen, der Scorpius-Centaurus-Assoziation, ausgelöst worden. Einige Wissenschaftler glauben, dass höher entwickeltes Leben in der Regel nur in Galaxieregionen entstehen könne, in denen es nicht zu viele Sterne gibt, in sogenannten Lebenszonen, weil in dichteren Regionen Phänomene wie Supernovae so häufig wären, dass sie regelmäßig alle evolutionären Anfänge im Keim ersticken würden. Im Durchschnitt finden jeden Tag irgendwo im Universum viele hunderttausend Supernovae statt. In einer beliebigen Galaxie ereignet sich eine Supernova rund einmal pro Jahrhundert. Doch das sind nur Durchschnittszahlen. In der Milchstraße wurde die letzte Supernova 1604 aufgezeichnet, als das Teleskop noch nicht erfunden worden war. Der heißeste Kandidat für die nächste Supernova-Explosion in unserer Galaxis ist der Stern Rho Cassiopeiae. Glücklicherweise ist er sichere und beruhigende 10.000 Lichtjahre von uns entfernt. Er gehört der Klasse der gelben Überriesen an und ist damit einer von lediglich 7 in der Milchstraße bekannten Sternen dieser Klasse. 1993 begann ein internationales Astronomenteam, den Stern zu untersuchen. Im Laufe der Jahre beobachteten sie, dass er periodischen Temperaturschwankungen von einigen 100 Grad unterworfen ist. Im Sommer 2000 fiel seine Temperatur dann von rund 7000 Grad plötzlich auf 4000 Grad Celsius. Während dieser Zeit entdeckten die Forscher in der Atmosphäre des Sterns auch Titanoxid, von dem sie annehmen, dass es zu einer Schale gehört, die der Stern durch heftige Schockwellen fortgeschleudert hat. In einer Supernova werden einige der schweren Elemente, die der Stern gegen Ende seines Lebens gebildet hat, in den Raum hinausgeschleudert und sind ein Teil des Rohmaterials für die nächste Sternengeneration der betreffenden Galaxie. Unsere Sonne enthält etwa 2% dieser schweren Elemente. Sie ist ein Stern der zweiten oder dritten Generation, der sich vor etwa 5 Milliarden Jahren aus einer rotierenden Gaswolke mit den Überresten früherer Supernovae gebildet hat. Der größte Teil dieses Gases entwickelte sich zur Sonne oder wurde fortgeschleudert. Doch ein kleiner Anteil der schwereren Elemente schloss sich zu den Körpern zusammen, die heute, wie die Erde, die Sonne umkreisen. Das Gold in unseren Juwelen und das Uran in unseren Kernreaktoren sind Relikte jener Supernovae, die sich ereigneten, bevor es unser Sonnensystem gab. Unmittelbar nach ihrer Kondensation war die Erde heiß und ohne Atmosphäre. Im Laufe der Zeit kühlte sie ab und erhielt durch die Gasemissionen des Gesteins eine Atmosphäre. In dieser frühen Atmosphäre hätten wir nicht leben können. Sie enthielt keinen Sauerstoff, sondern viele Gase, die für uns giftig sind, zum Beispiel Schwefelwasserstoff, das Gas, dem verdorbene Eier ihren unangenehmen Geruch verdanken. Es gibt jedoch primitive Formen des Lebens, die unter solchen Bedingungen existieren können. Man nimmt an, dass sie sich im Meer entwickelt haben. Möglicherweise dank Zufallsverbindungen von Atomen zu größeren Strukturen, sogenannten Makromolekülen, die in der Lage waren, andere Atome im Meer zu ähnlichen Strukturen zusammenzusetzen. Auf diese Weise könnten sie sich reproduziert und vermehrt haben. In einigen Fällen wird es zu Reproduktionsfehlern gekommen sein. Die meisten Fehler dürften dazu geführt haben, dass sich die neuen Makromoleküle nicht mehr reproduzieren konnten und schließlich verschwanden. Doch einige wenige Fehler haben vermutlich neue Makromoleküle hervorgebracht, die zu noch besserer Reproduktion fähig waren. Sie waren deshalb im Vorteil und haben allmählich die ursprünglichen Makromoleküle ersetzt. Auf diese Weise wurde ein Evolutionsprozess eingeleitet, der zur Entwicklung immer komplizierterer reproduktionsfähiger Organismen führte. Die ersten primitiven Lebensformen haben verschiedene Stoffe aufgenommen, unter anderem Schwefelwasserstoff und Sauerstoff freigesetzt. Dieser Austausch veränderte die Atmosphäre allmählich, bis sie die Zusammensetzung annahm, die wir heute vorfinden und die Entwicklung höherer Lebensformen wie die der Fische, Reptilien, Säugetiere und schließlich des Menschen ermöglichte. Im 20. Jahrhundert wandelte sich unser Bild vom Universum. Wir erkannten, wie unbedeutend unser Planet in der Weite des Universums ist. Wir entdeckten, dass Zeit und Raum gekrümmt und untrennbar miteinander verschränkt sind. Dass das Universum expandiert und einen Anfang in der Zeit hat. Das Konzept eines Universums, das sehr heiß begann und bei seiner Expansion abkühlte, beruht auf Einsteins Relativitätstheorie. Die Tatsache, dass es mit allen heute vorliegenden Beobachtungen übereinstimmt, ist ein großer Triumph für diese Theorie. Doch die Mathematik kann im Grunde nicht mit unendlichen Zahlen umgehen. Da also die allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt, dass das Universum mit dem Urknall begann, einer Zeit, wo die Dichte des Universums und die Raumzeitkrümmung unendlich waren, sagt sie einen Punkt in der Geschichte des Universums voraus, an dem die Theorie ihre Geltung verliert. Dieser Punkt ist ein Beispiel für das, was Mathematiker eine Singularität nennen. Wenn eine Theorie Singularitäten, wie unendliche Temperaturen, Dichten oder Krümmungen voraussagt, ist daraus zu schließen, dass die Theorie in irgendeiner Weise nachgebessert werden muss. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine unvollständige Theorie, weil sie uns nicht sagen kann, wie das Universum begann. Neben der allgemeinen Relativitätstheorie hat das 20. Jahrhundert noch eine weitere große Teiltheorie der Natur hervorgebracht, die Quantenmechanik. Diese Theorie behandelt Phänomene, die sich in sehr kleinen Größenverhältnissen ereignen. Aus unserem Konzept des Urknalls folgt, dass es eine Zeit gegeben haben muss, in der das Universum so winzig war, dass wir die auf kleinste Verhältnisse beschränkten Effekte der Quantenmechanik nicht außer Acht lassen dürfen. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, liegt unsere größte Hoffnung, das Universum von Anfang bis Ende vollständig zu verstehen, in einer Vereinigung der beiden Teiltheorien zu einer einzigen Quantentheorie der Gravitation. Einer Theorie, in der die wissenschaftlichen Gesetze überall gelten, auch am Anfang der Zeit, ohne dass dort Singularitäten auftreten. Kapitel 9: Quantengravitation. Der Erfolg wissenschaftlicher Theorien, vor allem der Newtonschen Gravitationstheorie, verleitete den Marquis de Laplace zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu der Behauptung, das Universum sei vollständig deterministisch. Laplace war der Meinung, es müsse ein System wissenschaftlicher Gesetze geben, das uns, zumindest theoretisch, ermöglichen würde, alles vorherzusagen, was im Universum geschehe. Der einzige Input, den diese Gesetze brauchten, sei die vollständige Kenntnis vom Zustand des Universums zu einem beliebigen Moment. Das ist die sogenannte Anfangs- oder Randbedingung. Ein Rand kann dabei eine Grenze im Raum oder in der Zeit bedeuten. Eine Randbedingung im Raum ist der Zustand des Universums an seiner äußeren Grenze, wenn es sie denn gibt. Die Bedeutung der Anfangsbedingungen leuchtet wahrscheinlich intuitiv ein. Unterschiedliche Zustände in der Gegenwart müssen zwangsläufig zu unterschiedlichen Zuständen in der Zukunft führen. Die Notwendigkeit von räumlichen Randbedingungen ist etwas schwerer zu verstehen, beruht aber auf dem gleichen Prinzip. Die Gleichungen, mit denen physikalische Theorien arbeiten, haben meist eine Anzahl verschiedener Lösungen. Daher müssen wir uns an die Anfangs- oder Randbedingungen halten, um zu entscheiden, welche Lösungen zur Beschreibung einer gegebenen Situation geeignet sind. Es ist ein bisschen so, als würden auf Ihrem Bankkonto große Summen eingezahlt und abgehoben. Ob Sie am Ende ein Bankrotteur oder ein reicher Mann sind, hängt nicht nur von den eingezahlten oder abgehobenen Summen ab, sondern auch von der Rand- oder Anfangsbedingung. Das heißt von der Frage, wie viel zu Beginn auf dem Konto war. Hätte Laplace recht, würden uns diese Gesetze, wenn der gegenwärtige Zustand des Universums gegeben wäre, den Zustand des Universums in der Zukunft wie in der Vergangenheit verraten. Wenn beispielsweise die Aufenthaltsorte und die Geschwindigkeiten der Sonne und der Planeten bekannt sind, können wir mit Hilfe der Newtonschen Gesetze den Zustand des Sonnensystems zu jedem späteren oder früheren Zeitpunkt ausrechnen. Im Fall der Planeten scheint der Determinismus auf der Hand zu liegen. Schließlich können Astronomen Ereignisse wie Sonnenfinsternisse sehr genau vorhersagen. Doch Laplace gab sich damit nicht zufrieden und behauptete, auch alles andere, einschließlich des menschlichen Verhaltens, würde von entsprechenden Gesetzen bestimmt. Können Wissenschaftler wirklich alle unsere künftigen Handlungen berechnen? Die Aussage, das Universum sei deterministisch, heißt, dass unsere Zukunft, selbst wenn wir nicht die Verstandskraft besitzen, die Rechnung auszuführen, genau vorherbestimmt ist. Der Grundsatz des wissenschaftlichen Determinismus bestimmte das wissenschaftliche Denken bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Eines der ersten Anzeichen dafür, dass man diese Überzeugung würde aufgeben müssen, zeigte sich, als die englischen Wissenschaftler Lord Rayleigh und Sir James Jeans die Menge der Schwarzkörperstrahlung berechneten, die ein heißes Objekt wie ein Stern emittieren sollte. Nach den damals für gültig gehaltenen Gesetzen hätte ein heißer Körper gleich viel an elektromagnetischen Wellen jeglicher Frequenz abgeben müssen und gleiche Mengen an Energie abstrahlen. Wenn ein heißer Körper Wellen in allen Frequenzen abgäbe, würde das bedeuten, dass er die gleiche Energiemenge in Wellen mit Frequenzen zwischen 0 und 1 Million Wellen pro Sekunde abstrahlte. Zwischen 2 und 3 Millionen Wellen pro Sekunde und so fort, ohne Ende. Da die Zahl der Wellen pro Sekunde unbegrenzt hohe Werte annehmen kann, ist auch die Summe der Energien endlos. Nach dieser Überlegung müsste die abgestrahlte Gesamtenergie unendlich sein. Um dieses offensichtlich lächerliche Resultat zu vermeiden, schlug Max Planck 1900 vor, dass Licht, Röntgenstrahlen und andere elektromagnetische Strahlen nur in bestimmten Paketen, sogenannten Quanten, abgegeben werden können. Heute bezeichnen wir ein Lichtquant als Photon. Je höher die Frequenz des Lichts, desto größer sein Energieinhalt. In der Quantentheorie hat also das schwächste Licht einer gegebenen Farbe, das Licht, das von einem einzelnen Photon getragen wird, einen Energiegehalt, der von seiner Farbe abhängt. Da violettes Licht beispielsweise eine doppelt so große Frequenz besitzt wie rotes Licht, ist also die kleinstmögliche Menge violetten Lichts doppelt so groß wie die kleinstmögliche Energiemenge roten Lichts. Wieso ist das eine Lösung für das Schwarzkörperproblem? Die kleinste elektromagnetische Energiemenge, die ein Schwarzkörper in einer beliebigen Frequenz emittieren kann, wird von einem Photon dieser Frequenz getragen. Die Energie eines Photons ist größer bei höheren Frequenzen. Damit ist auch die kleinste Energiemenge, die ein Schwarzkörper abstrahlen kann, bei höheren Frequenzen größer. Sind die Frequenzen hoch genug, ist die Energiemenge in einem einzigen Quantum größer als die Energie, die dem betreffenden Körper insgesamt zur Verfügung steht. Dann wird kein Licht emittiert, womit die Summe, die den Forschern zuvor endlos schien, ein Ende findet. Durch Plancks Theorie wird die Strahlungsmenge bei höheren Frequenzen reduziert, der Energieverlust des Körpers endlich und das Schwarzkörperproblem gelöst. Die Quantenhypothese lieferte eine sehr gute Erklärung für die Strahlenemissionsrate heißer Körper. Doch auf ihre Konsequenzen für den Determinismus wurde man erst 1926 aufmerksam, als ein anderer deutscher Physiker, Werner Heisenberg, seine berühmte Unschärferelation formulierte. Die Unschärferelation lehrt uns, anders als Laplace meinte, dass die Natur unserer Fähigkeit, die Zukunft mit Hilfe wissenschaftlicher Gesetze vorauszusagen, Grenzen setzt. Denn um die künftige Position und Geschwindigkeit eines Teilchens vorherzusagen, muss man seinen Anfangszustand, seine gegenwärtige Position und Geschwindigkeit genau messen können. Dazu bietet es sich an, das Teilchen mit Licht zu bestrahlen. Einige Lichtwellen werden von dem Teilchen gestreut. Die kann ein Beobachter nachweisen und an ihnen die Position des Teilchens erkennen. Doch wird man auf diese Weise die Position nur so genau bestimmen können, wie der Abstand zwischen den Bergen der Lichtwellen zulässt. Deshalb muss man Licht mit möglichst kurzer Wellenlänge benutzen, um zu exakten Messergebnissen zu kommen. Nun ist es nach der Planck'schen Quantenhypothese nicht möglich, eine beliebig kleine Lichtmenge zu benutzen. Man muss mindestens ein einziges Quant verwenden. Dessen Energie wächst aber mit der Frequenz an. Dieses Quant wird auf das Teilchen einwirken und seine Geschwindigkeit in nicht vorhersagbarer Weise verändern. Je genauer Sie also die Position eines Teilchens messen wollen, desto energiereicher müssen die Lichtquanten sein, mit denen Sie es beschießen. Nach der Quantentheorie bedeutet schon ein einziges Lichtteilchen eine Störung des Teilchens. Es ändert seine Geschwindigkeit in einer Weise, die sich nicht voraussagen lässt. Je energiereicher das verwendete Lichtquant, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Störung. Nun braucht man, um den Aufenthaltsort eines Teilchens genauer zu messen, ein energiereicheres Quant, woraus folgt, dass die Geschwindigkeit des Teilchens stärker gestört wird. Mit anderen Worten, je genauer man die Position des Teilchens zu messen versucht, desto ungenauer lässt sich seine Geschwindigkeit messen und umgekehrt. Heisenberg wies nach, dass die Ungewissheit hinsichtlich der Position eines Teilchens mal der Ungewissheit hinsichtlich seiner Geschwindigkeit mal seiner Masse einen bestimmten Wert nie unterschreiten kann. Daraus folgt beispielsweise, dass Sie die Ungewissheit in der Geschwindigkeit verdoppeln müssen, um die Ungewissheit in der Position zu halbieren und umgekehrt. Die Natur legt uns auf ewig Fesseln an, indem sie uns zu diesem Kompromiss zwingt. Wie schlimm ist dieser Kompromiss? Das hängt vom numerischen Wert jener festen Größe ab, von der eben die Rede war. Diese Größe bezeichnet man als Planck'sche Konstante. Da die Planck'sche Konstante so klein ist, sind die Auswirkungen des Kompromisses und der Quantentheorie im Allgemeinen in unserer Alltagswelt so wenig zu bemerken wie die Effekte der Relativitätstheorie. Allerdings wirken die Einflüsse der Quantentheorie durchaus in unser Leben hinein, etwa als Grundlage von technischen Feldern wie der modernen Elektronik. Wenn wir beispielsweise die Geschwindigkeit eines Tischtennisballs mit einer Masse von 1 Gramm auf 1 Zentimeter pro Sekunde genau bestimmen, können wir seine Position mit einer Genauigkeit ermitteln, die weit größer ist als erforderlich. Doch wenn wir den Aufenthaltsort eines Elektrons mit einer Genauigkeit messen, die ungefähr den Ausmaßen eines Atoms entspricht, können wir seine Geschwindigkeit nur mit einer Zuverlässigkeit von plus minus 1000 Kilometern pro Sekunde bestimmen, was nicht gerade sehr genau ist. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist eine fundamentale, unausweichliche Eigenschaft der Welt und hat weitreichende Folgen für unsere Sicht der Welt. Die Unschärferelation beendete den Laplace'schen Traum von einem vollkommen determinierten Modell des Universums. Man kann künftige Ereignisse sicherlich nicht exakt voraussagen, wenn man noch nicht einmal in der Lage ist, den gegenwärtigen Zustand des Universums genau zu messen. Wir sollten uns an jenes ökonomische Prinzip halten, das als Occams Rasiermesser bezeichnet wird, und alle Elemente der Theorie herausschneiden, die sich nicht beobachten lassen. Dieser Ansatz veranlasste Heisenberg, Erwin Schrödinger und Paul Dirac in den 20er Jahren dazu, die Newton'sche Mechanik zu revidieren, sodass eine neue Theorie entstand, die Quantenmechanik, die auf der Unschärferelation beruht. In dieser Theorie haben Teilchen nicht mehr getrennte, genau definierte Positionen und Geschwindigkeiten, sondern befinden sich stattdessen in einem Quantenzustand, der eine Kombination aus Orten und Geschwindigkeiten darstellt, die nur in den Grenzen der Unschärferelation definiert sind. Eine der revolutionären Eigenschaften der Quantenmechanik besteht darin, dass sie nicht ein bestimmtes Ergebnis für eine Beobachtung voraussagt, sondern eine Reihe verschiedener möglicher Resultate und angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit jedes von ihnen eintreffen wird. Mit anderen Worten, nähme man die gleiche Messung an einer großen Zahl ähnlicher Systeme mit gleichen Anfangsbedingungen vor, so erhielte man in einer bestimmten Zahl von Fällen das Ergebnis A, in einer anderen Zahl von Fällen das Ergebnis B und so fort. Aber es wäre unmöglich, das spezifische Ergebnis einer einzelnen Messung zu prognostizieren. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie werfen einen Pfeil auf ein Dartboard. Nach den klassischen, das heißt den alten, nicht-quantenmechanischen Theorien, wird der Pfeil entweder ins Schwarze treffen oder es verfehlen. Wenn Sie die Geschwindigkeit des Pfeils beim Abwurf, die Schwerkraft und so fort kennen, können Sie berechnen, ob er trifft oder vorbeigeht. Doch die Quantentheorie teilt uns mit, dass diese Annahme falsch ist, dass Sie es nicht mit Sicherheit vorhersagen können. Wenn die klassische Theorie, in diesem Fall Newtons Theorie, bei einem Objekt von der Größe eines Pfeils sagt, er werde ins Schwarze treffen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass er es auch wirklich tut. Doch bei atomaren Größenverhältnissen liegen die Dinge anders. Bei einem Pfeil, der aus einem einzigen Atom besteht, könnte die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Schwarze trifft, 90% betragen, mit einer 5%igen Chance, irgendwo anders auf dem Board aufzutreffen und mit einer weiteren Wahrscheinlichkeit von 5%, es ganz zu verfehlen. Das tatsächliche Ergebnis lässt sich nicht prognostizieren. Sie können lediglich sagen, dass der Pfeil bei einer großen Zahl von Wiederholungen in 90 von 100 Fällen ins Schwarze treffen wird. Die Quantenmechanik führt also zwangsläufig ein Element der Unvorhersagbarkeit oder Zufälligkeit in die Wissenschaft ein. Einstein wehrte sich heftig gegen diese Vorstellung, obwohl er wesentlich an ihrer Entwicklung beteiligt war. Der Nobelpreis ist ihm für seinen Beitrag zur Quantentheorie verliehen worden. Trotzdem wollte er nie wahrhaben, dass das Universum vom Zufall regiert wird. Gott würfelt nicht. Mit diesem berühmt gewordenen Satz fasste er seine Empfindungen zusammen.